Frühling ruft den Gott der Berge und er tanzt den Chagadag, der uns den Regen bringt. Drehen sich im Kreisel und sie singen Chagadag, das ewig alte Lied.